Ich sammel und sammel und sammel. Ich sammel und sammel, sammel und sammel. Sammel und sammel. Sammel, sammel, sammel. Sammel. Hole Luft und sammel, bis die Bude voll. Dann gebe ich Kurse im Sammeln. Man kann nämlich alles sammeln. Bohnen, Kichererbsen, Sammelbücher. Sammelschränke. Wenn man richtig sammelt, ist das viel schöner. Schöner ist, wenn man das Richtige sammelt und vorausschauend sammelt. Wird man richtig reich und sammelt Moneten oder die Erben sammeln Moneten? Wenn sie schlau sammeln, wenn ich sammel.